Mein Name ist Heinz Reich, hier geht's jetzt weiter mit einem kleinen Rewind. So hat's hier bei uns geklungen vor ziemlich genau 3 Monaten. Labum Deluxe Rewind. FM 4. Labum Deluxe. Joyce Muniz and Friends. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu der 80. Folge von Joyce Muniz and Friends. Ich bin wieder zurück und das mit einer Menge neuer Musik für euch. Ich freue mich sehr auf die heutige Show, denn ich habe diese Woche richtig viele frische und coole Musik von tollen KünstlerInnen bekommen. Diese Tracks werde ich euch in der ersten Stunde vorstellen. Die zweite Stunde übernimmt heute Dina Summer aus Berlin. Dina Summer ist das Projekt von 3 lieben Freunden von mir. Vor ein paar Monaten haben sie ihr 2. Studioalbum veröffentlicht. Viele dieser Tracks kennt ihr bestimmt schon aus dem FM4-Tagesprogramm. Heute Abend teilen sie außerdem ein paar bisher unveröffentlichte Tunes mit uns. Ich freue mich riesig darauf. Mehr dazu später. Jetzt hören wir erstmal in meinen Mix rein, der heute sehr bunt wird. Der heutige Opener ist von Leo Leonski aus der Schweiz mit After Dark. Enjoy the music, enjoy the show. Los Angeles, around 6 p.m. Sun's about to go down. And you get that pink, purple sundown right in front of you. You're just cruising in your car, feeling good. Some cuties walking around the sidewalk, long legs, endless dreams. And there's that breeze in the air, the Pacific breeze. It's one of those summer nights right ahead of you. Eyes, you know it's gonna be a good night. The sound of ice cubes, easy talks, happy smiles. Another drink, maybe two, a little line of cocaine. And then she's standing there with those cat eyes. And she's asking you like a lullaby, what is it that makes me feel so good? FM4 La Boom Deluxe. Joyce Muniz and Friends. Das war Robert Blume mit Ratibor Numida, ein Pick aus der Compilation 25 Jahre Kumkum Recordings, die von Sven Vett kuratiert wurde. Die gesamte Compilation ist richtig stark geworden und erscheint am 7. November auf Vinyl und digital. Die lang erwartete Single Moana von dem italienischen Produzenten White Square steht ebenfalls in den Startlöchern. Den ganzen Sommer über haben einige meiner Kolleginnen den Tune gespielt. Ab dem 17. Oktober ist er endlich erhältlich. Enjoy! Ihr hört Joyce Moniz and Friends mit jeder Menge neuer Musik für euch. Das letzte Stück war vom niederländischen Produzenten Frederik Hendrik mit Het Verlanden. Ein cooler Tune, ab dem 10. Oktober erhältlich. Weiter geht's mit Subursil, dem schwedischen Grammy-nominierten Musiker. Er hat diesen neuen Track letzten Monat veröffentlicht. Perfekte groovy Vibes für den Feierabend. Hier kommt Subursil und Lindstern mit Places We Go. Searching. Boom Deluxe. Joyce Muniz and Friends. Das war Chamber Techno mit Janko. Chamber Techno ist ein neues Projekt von Tore Gendrem, bekannt von Ostjacks and Sex Judas und den malischen Perkussionisten Sidik Kamara. Ihr Debütalbum erscheint am 31. Oktober. Das Album ist extrem tanzbar. Eine spannende Fusion aus westafrikanischen Rhythmen und modernen Clubsongs. Super nice. Und wir kommen auch schon langsam zum Ende der ersten Stunde. Bald darf ich mit Dina Summer plaudern. Dina Summer ist das Projekt von Local Suicide und Calipo. Sie haben vor kurzem ihr zweites Studioalbum Girls Gang veröffentlicht. Heute Abend erfahren wir mehr darüber, wie dieses tolle Album entstanden ist. Aber vorher hören wir noch einen super frischen Edit eines Klassikers aus der Vergangenheit. Hier kommt The Streets mit We Become Heroes in The Escapologist Remix. We'll be right back. walked up the street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something sweet, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city. Don't voice in my pity, now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first D. Like unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. See people all equal, smiles in front and behind me. Swim in the deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what you on and what's your story? Mesmerizing tones, rising pianos. This is my zone, so stop cloning. Pick paper, scissors or stone. It's me and you the same. Known you all my life, I don't know your name. The name's European Bob, sorry. Anyway, have a dance now, see you later. Pleased to meet you, likewise, a pleasure. And goes slow motion. All the commotion becomes floating emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. Seeing soft focus. Chat to this bloke in the toilet. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life. It's all back to his place at the end of the night. Yo, they could settle wars with this. If only they will. Imagine the world's leaders on pills. And imagine the morning after. Wars causing disaster. Don't talk to me, I don't know ya. But this ain't tomorrow, for now I still love ya. Hours fly over. Sail round, diamonds and pearls. Never seen so many fit girls. Discover new worlds. Look at my watch, can't focus. Last 2 hours I lost. Every move fills me with lust. All the life's problems I just shake off. Yo. Mad little events happen. Things map out and a few blue maddens are like the toilets. Big beefy bouncers out to reveal us. Geezers on ease and first timers. Kids on Wiz, darlings on Charlie. All come together for this party. All races, many faces. From places you never heard of. Where you from, what's your name and what you want. Sing to the words, effects to the fat ones. The tribal drums. The sun's rising. We all smile. We all sing. Taps me on the shoulder. I realise 5 years went by and I'm older. Memories smoulder, winter's colder. But that same piano loops over and over and over. The road shines and the rain washes away. Same Chinese takeaway, selling shit in a tray. It's dark all round, I walk down. Same sights, same sounds. New beats though. Solid concrete under my feet. No surprises, no treats. The world stands still as my mind sloshes round. The washing up bowl in my crown. My life's been up and down since I walked from that crowd. You'll smile, you'll sing. Music make you lose control. FM 4 La Boom Deluxe. Joyce Muniz and Friends. Hallo Dina, hallo Jakob. Ich freue mich sehr, mit euch zu plaudern. Wie geht's euch so? Hallöchen. Alles gut. Ja. Und bei dir? Bei mir alles gut. Ich bin sehr glücklich, euch wieder in der Sendung zu haben oder wieder mal in der Sendung zu haben. Aber dieses Mal mit eurem Projekt Dina Summer. Anfang des Jahres kam euer zweites Studioalbum Girls Gang raus. Erzähl uns, wie ist dieses tolles Album entstanden? Ja, Girls Gang, eigentlich ist unsere Zusammenarbeit schon früh entstanden. Ich glaube, es müsste 2019 gewesen sein. Da haben wir mit Calip und Local Suicide zusammen, also Musik gemacht als Calip und Local Suicide. Daraus ist dann Dina Summer entstanden. Und jetzt war es Zeit fürs zweite Album Girls Gang. Und Dina, hilf mir auf die Sprünge. Wann haben wir damit angefangen, die ersten Songs zu produzieren? Vor 2 Jahren, glaube ich, oder? Sowas? Ich glaube, 23 haben wir angefangen, oder? Und dann hat da ein Jahr oder so gedauert, bis es fertig war. Und da war so ein bisschen die Inspiration, das Ganze ein bisschen bandmäßig auch aufzuziehen. Eben ein bisschen mehr Gitarre und ein bisschen unterschiedliche Songs, auch mal schneller, mal langsam. Und ja, jetzt kam es raus im Frühjahr dieses Jahr. Ja, das Album ist großartig geworden. Es sind tolle Tracks dabei. Ja, sehr, sehr viele Tracks dabei. Und man hat halt schon wirklich bemerkt, dass das Album wirklich ein bisschen anders ist als das erste Album Rimini. Schon mehr so electric, ein bisschen darker. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht wollen wir ein Tune vom Album spielen. Vielleicht den Titelsong Girls Gang? Ja, lass uns hören. Hier kommt Dina Summer mit Girls Gang. We listen to Bauhaus. Girls. Dina Summer mit Girls Gang. Super Tune. Ihr habt einige tolle Remixes vom Album veröffentlicht. Wie viele Remixes gibt es schon vom Album? Wir haben 15 Remixe. Wow. Manche kommen noch raus. Eigentlich war es nur geplant, dass wir 4 hatten am Anfang. Aber dann haben ein paar befreundete Producer gefragt, ob sie einen Remix machen könnten. Und dann habe ich gedacht, es wäre schon gut, wenn, weil dieses Album ist nicht so elektronisch wie unsere anderen Werke. Und ich dachte, es wäre schon gut, auch für die nicht elektronischen Tracks einen Dancefloor-Remix zu haben, damit wir das DJs das noch spielen können und wir auch das spielen können. Und dann haben wir ein paar befreundete Producer, von denen wir die Arbeit lieben, gefragt, ob sie was remixen. Und ich hatte es auch eigentlich spontan gepostet bei Instagram. Will jemand was remixen von unserem Album? Und dann haben sich, bei meinem privaten Profil, und dann haben sich sehr viele Freunde gemeldet. Habe ich wirklich nicht erwartet. Und dann aus der Idee, noch ein paar Remixe dazu zu haben, kamen 15 Remixe. Jetzt werden sich gleich noch welche melden. Ja, nein, das Album ist wirklich cool und es gibt ja auch wirklich tolle, tolle Tunes dabei zum Remixen, auf jeden Fall. Ich hatte auch die Ehre, einen Remix für euch zu machen, und zwar für den Track Halki Dicky. Also Halki Dicky, das hat eher so eine Connection zu dir, oder Dina? Weil du kommst aus Griechenland. Ja, Halkidiki ist der Urlaubsort in der Nähe von Thessaloniki, wo ich eigentlich alle Auguste, seitdem ich ein Kind bin, verbracht habe mit meiner Familie. Und jetzt in den letzten Jahren haben wir auch eine Sommerwohnung hier und Max und ich verbringen sehr viel Zeit hier. Jakob war eigentlich auch hier auch mal zu Besuch. Genau, ich muss sonst immer hier in Berlin abhängen. Armer. Ja, sehr schön. Ich möchte gerne den Remix hören. Hier kommt Dina Summer mit Halki Dicky im Remix von mir, Joyce Muniz. 5-4 La Boom Deluxe. Joyce Muniz and Friends. Ihr wart dieses Jahr sehr viel auf Tour. Ich nehme an, ihr habt keine neuen Tracks publiziert. Was habt ihr weitergeplant mit dem Projekt Dina Summer? Doch, es gibt neue Tracks. Es wird auf jeden Fall alles kommen. Aber die sind früher produziert worden. Alles klar. Und es wird in nicht allzu langer Zeit nochmal eine Veröffentlichung geben von uns. Ja, sehr schön. Wir haben auch Kollaborationen mit Zima aus Paris und mit Funkadelica aus Sizilien für die Next Wave Acid Punks von Curses. Mhm. Und wir haben noch einen Song auf der Benefiz-Compilation zum Erhalt von Emmauswald in Berlin-Neukölln, auf der auch Pet Shop Boys, Socotronic, Lauer und andere Künstler vertreten sind. Sehr, sehr schön. Neben dem Projekt Dina Summer habt ihr auch euren Solo-Projekten. Dina und Max, der Max ist halt leider heute nicht dabei, ihr macht ja zusammen Local Suicide. Und Jakob, du machst ja das Projekt Calipo. Wie unterscheiden sich die Projekte voneinander? Beziehungsweise Calipo und Dina Summer und Local Suicide mit Dina Summer. Also was ist so der Kern? Was habt euch zusammengeführt? Also was zusammengeführt hat, war, dass wir, also wie vorhin erzählt, war das ja eher so ein Feature-Ding am Anfang. Und ich hatte ein paar elektronische Beats und wollte da Dinas Stimme drauf haben. Und so hat es dann angefangen, dass wir angefangen haben, zusammen Musik zu machen, zusammen zu produzieren. Und Dina Summer, oder beziehungsweise war uns dann klar, wir brauchen dafür einen eigenen Namen. Das ist ein eigenes Projekt. Und Dina Summer ist klar, Dina immer die Vocals, die Frontfrau. Das macht schon mal aus im Vergleich zu Calipo. Das sing ich dann, oder beziehungsweise sind es dann auch Tracks teilweise ohne Gesang. Ich glaube schon, dass es Überschneidungen gibt. Also klar hört man dann die Handsprache raus und auch der Sound, Calipo und Local Suicide, hat ja auch schon Überschneidungen. Es bewegt sich ja beides in dieser Dark Disco Welt. Habt ihr eventuell noch einen Tune für uns? Ja, unbedingt. Bei mir kam ja gerade auch mein Soloalbum raus. Geister, Calipo. Da würde ich, ja, wenn ihr wollt, spielt doch Geister. Also das Album heißt Alles und die Single heißt Geister, die jetzt rausgekommen ist. Super. Ja, kommt Calipo mit Geister. One. Max und Dina, ihr macht das Label Iptaminus Discos und ihr habt ja auch ein super Projekt aus Wien gesigned. Ja, wir haben eine von den Nessen Releases, war eigentlich Wiener Planquadrat, mit denen wir auch befreundet sind und mit denen wir eigentlich auch gerade eine Single veröffentlicht haben auf unser Label. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sehr gut, vielleicht lass uns mal reinhören, oder? Super Tune. Ihr habt einen exklusiven Mix für uns vorbereitet mit einer The Best of Dina Summer Selection. Wie schwierig war dieser Mix machen? Naja, es ergibt sich ja dann aus den Tracks, die wir haben. Ich glaube, wir haben versucht jetzt, dadurch, dass wir doch unterschiedliche Songs haben, da jetzt Songs zu nehmen, die zusammenpassen, die auch mehr in einer Geschwindigkeit sind. Darum werden viele Club-Edits auch drin vorkommen und auch ein paar Remixe, die gemacht wurden. Dina, hilf mir mal auf die Sprünge. Was wird denn in dem Mix alles drin sein? Es wird von älteren Sachen auch was dabei sein, von älteren Veröffentlichungen und auch viele Tracks von einem neuen Album, ein paar Remixe. Sehr schön, ich freue mich sehr, diesen Mix zu teilen. Ja, und Tour, wie sieht denn das aus? Calipo, Dina Summer, Local Suicide, seid ihr irgendwann mal in der Nähe von Wien unterwegs? Ja, ich werde jetzt als Calipo nach Wien kommen, am 23.10. Wien Flugtech. Mit Holly North zusammen, der spielt auch noch Support. Da freue ich mich schon drauf, endlich mal wieder nach Wien zu kommen. Ja, super. 23. Oktober. Und Dina Summer, seid ihr noch irgendwie in der Nähe unterwegs? In der Nähe leider nicht. Wir haben ein paar Deutschland-Gigs und wir arbeiten momentan an Touren in Lateinamerika und in den USA. Na, vielen Dank, meine Liebe, für das Gespräch und auch für die tolle Musik. Und viele Premieren waren dabei. Ich wünsche euch wirklich alles Gute und viel Glück mit den weiteren Releases und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank und auch für den tollen Remix. Ah, sehr gern, kommt vom Herzen. Bis bald, tschüss. Okay, bis bald, danke, tschüss. FM4, La Boom Deluxe. Joyce Muniz and Friends. Ihr hört Joyce Muniz and Friends mit Dina Summer in the Mix. Tausend Worte in deinem Mund. Ich bin über. ich bin die Lust. Ich bin Sieger. Ich bin das Hier, ich bin das Muss. I'm Thank you. Il più famoso amante. Vai andelante. Vacanza a Rimini. Ihr hört Joyce Moniz and Friends mit Dinner Summer in the Mix.